الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Alabamas, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns am Anfang einer Predigt regelmäßig dazu aufgerufen, Taqwa zu haben. Und Taqwa, zur Taqwa gehört das, was Allah Azza wa Jal in der folgenden Aya sinngemäß uns indirekt ans Herz legt. Er sagte sinngemäß, zu seinen Zeichen gehört es, dass er aus euch Ehegatten erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt. Wahrlich, hierin sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Als würde der Prophet, als würde Allah subhanahu wa ta'ala dich dazu auffordern, auf diese Beziehung zu achten. Und so sagte er in einer anderen Ayah in Surat An-Nisa im 19. Vers und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. In rechtlicher Weise bedeutet, so wie es üblich ist, dass man mit seinem Ehepartner, mit dem man sich sein Leben teilt und seine Geheimnisse teilt, umzugehen hat. Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in es gelegt hat. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt dir, lieber Bruder, in dieser edlen Aya, dass es kein perfektes Geschöpf gibt und dass die Vollkommenheit Allah subhanahu wa ta'ala alleine gebührt. Wenn du also etwas Schlechtes in einem Menschen siehst, und gerade wenn es dein Lebenspartner ist, dann sollst du nicht nur das Schlechte betrachten und das Gute vergessen. Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagt als Erläuterung zu dieser edlen Aya, dass wir mit ihnen in rechtlicher Weise miteinander umgehen sollen. Er sagt, es bedeutet, sagt zu ihnen schöne Worte. Und wenn ihr etwas tut, dann handelt gut und achtet darauf, dass ihr auch äußerlich gut ausseht. Entsprechend euren Fähigkeiten, genauso wie du von ihr das gerne haben würdest, sollst du das ebenfalls genauso machen. Denn Allah sagte sinngemäß das Gleiche in Surat Al-Baqarah im 228. Vers. Liebe Geschwister, unsere Ehefrauen brauchen eine gute Behandlung, die weit entfernt ist von jeglicher Art von Beleidigungen oder Schlägen oder Erniedrigungen, denn sie sind, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sinngemäß mitgeteilt hat, ein Geschöpf, das relativ schwach ist im Vergleich zum Mann. Und die Frau ist, wie der Prophet uns mitgeteilt hat, sallallahu alaihi wasallam, aus einer Rippe des Mannes erschaffen worden. Und wir glauben daran, weil der Prophet das gesagt hat und niemand spricht eher die Wahrheit von allen Menschen als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, dass die Rippen krumm sind. Und die krummste Rippe ist die höchste und aus dieser Rippe ist die Frau erschaffen. Und der Vergleich, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erklären möchte, den werde ich gleich erwähnen, nachdem ich folgenden Hadith euch erzählt habe. Und zwar berichtet uns Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ruft euch gegenseitig dazu auf, die Frauen gut zu behandeln. Das heißt, der Prophet sagt dir, sag du deinem Bruder, deinem Vater, deiner Mutter, deinem Freund, dass man sich gegenseitig gut behandeln soll. Denn die Frau, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in einem Bericht bei Bukhari und bei Muslim, denn die Frau wurde aus einem Rippenknochen erschaffen. Und die krummste aller Rippenknochen ist die höchste, ist der höchste. Wenn du diesen Knochen versuchen würdest, gerade zu biegen, würdest du ihn brechen. Und wenn du ihn lässt, bleibt er krumm. Deswegen ruft euch gegenseitig dazu auf, sie gut zu behandeln. Was ist der Vergleich? Der Vergleich ist, liebe Brüder, dass es kein perfektes Geschöpf gibt. Und der Mensch normalerweise, er mag etwas Gerades und nicht etwas Krummes. Und gemeint ist, wenn du sie verändern möchtest, so wie du es gerne hättest in jeder Situation, das funktioniert nicht. Du wirst nicht dazu imstande sein. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam an anderen Überlieferungen, sie zu brechen in diesem Gleichnis würde bedeuten, dass man sich von ihr scheiden lässt. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala sagt zur Erläuterung dieses Hadithes, er sagt, es bedeutet, nehmt meine Empfehlung an hinsichtlich der Frauen und handelt entsprechend dieser Empfehlung und behandelt sie milde und behandelt sie gut. Das bedeutet, lieber Bruder, dass man nicht in jeder Situation, bei jeder Kleinigkeit sich daraus etwas Großes macht. Auf Deutsch sagt man, macht nicht aus jeder Mücke einen Elefanten. Und es bedeutet auch, dass wir einsehen müssen, dass der Mensch vergisst, dass der Mensch Fehler macht, dass wir manchmal Dinge einfach übersehen müssen. Und deswegen sagen manche Ulama, rahimahumullah, gute Behandlung bedeutet nicht, dass man sie, die Ehefrau, schützt davor, dass ihr etwas Schlechtes geschieht, sondern gute Behandlung bedeutet, dass man aushält, was auch immer sie an Fehlern begeht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Empfehlung an seine Umma gerichtet, an einem Tag, an dem sich wie zuvor noch nie so viele Muslime versammelt haben. An einem Tag, der in die Geschichte des Islams eingegangen ist. Und zwar ist es der Tag Al-Hajj Al-Akbar. Das ist der Tag der großen Pilgerfahrt, damit meint man den Tag von Mina am 10. Dhul-Hijjah während der Hajj. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit wir mal sehen, wie wichtig das für ihn war, er hat seine Freunde radiallahu anhum davor gewarnt, zum Unglauben zurückzukehren. Er hat sie davor gewarnt, Blut zu vergießen. Er hat sie davor gewarnt, die Würde anderer Menschen zu verletzen. Er hat sie davor gewarnt, das Eigentum, den Besitz anderer Menschen, sie davon zu enteignen, unrechtmäßig. Dann hat er sie dazu angehalten, zu hören und zu gehorchen. Und dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, ihnen ans Herz gelegt, mit den Frauen gut umzugehen. Er sagte, geht gut mit den Frauen um, denn sie sind wie Gefangene bei euch. Ihr habt sie, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ihr habt sie als ein von Allah anvertrautes Gut bekommen. Aisha radiallahu anha berichtet und sagt, und das sagt sie nach dem Tode des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als eine Art Bestätigung, dass es auch wirklich so war. Er sagte, die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen und ich bin der Beste zu meiner eigenen Ehefrau, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Zweifellos gehört dies zur Vollkommenheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist unser Vorbild, liebe Geschwister, für jeden, der an Allah glaubt und auf den jüngsten Tag hofft. Allah sagte sinngemäß übersetzt im Koran in Surat al-Ahzab, Vers 21, ihr habt doch im Gesandten Allahs ein schönes Beispiel für jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel und häufig gedenkt. Lasst uns, liebe Geschwister, diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam nachmachen. Lasst uns den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Vorbild nehmen, der gesagt hat, ein gläubiger Mann soll seine gläubige Frau niemals verabscheuen. Sollte er von ihr eine Eigenschaft verabscheuen, so gibt es andere Eigenschaften, mit denen er zufrieden ist. Es gibt keine Vollkommenheit außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Brüder, liebe Schwestern, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit seinen Ehefrauen auch Eheprobleme durchlebt. Genauso wie du mit deiner Ehefrau die Eheprobleme durchlebst, hat er sie auch durchlebt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist es nichts Neues. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Aber lasst uns mal dieses Ereignis durch den Kopf gehen lassen. Einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gab es ein Problem zwischen ihm und seinen Ehefrauen. Und dann ist Umar radiallahu anhu Denn Umar ist der Schwiegervater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ist er zu Hafsa gegangen, radiallahu anha, und fragte sie, sag mal, widersprichst du dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam manchmal? Natürlich, hier geht es nicht um religiöse Angelegenheiten, es geht es um das Tagtägliche. Widersprichst du dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam manchmal? Sie sagte, natürlich. Darauf sagte sie, der Umar zu ihr, geschieht es manchmal, dass du deinem Ehemann von morgens bis abends aus dem Weg gehst, das heißt mit ihm kein Wort austauschst, weil du auf ihn sauer bist? Sie sagte, ja, natürlich. Und durch Umar radiallahu anhu hat ihr natürlich einen auf den Deckel gegeben. Warum? Weil sie hat ihrer Nebenfrau Aisha radiallahu anha da ein bisschen nachgemacht und hat ihr gesagt, lass dich nicht von ihr beeinflussen, wie dem auch sei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was wird er gemacht haben, dass ein Mensch diesem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam aus dem Weg geht? Nichts Großartiges, aber es ist einfach mehr als normal, dass man sich manchmal in die Haare kriegt, manchmal nicht versteht, durch alltägliche Dinge. Aber subhanallah, als ich diesen Hadith gelesen habe, habe ich mich gefragt, was hat denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Worum geht es denn? Geht es darum, dass er seine Schuhe nicht an die Stelle gestellt hat, wo er sie normalerweise hinstellen soll? Oder geht es darum, dass er... Worum geht es? Und die Antwort lautet, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Frauen in Bezug auf die Männer und die Männer in Bezug auf die Frauen im Arabischen als ein Libas bezeichnet. Und Libas, was normalerweise mit Kleid übersetzt wird, zu den Bedeutungen von Libas gehört eben, dass man den anderen verdeckt und deckt und bedeckt. Das bedeutet, dass man, wenn man einen Fehler sieht, dass wenn man eine Aura sieht bei jemand anderem, etwas, eine Unvollkommenheit, dass man selbst dieses Kleid darstellt und selbst diese Aura, diesen Fehler, diesen Mangel nicht aufdeckt. Und deswegen ist uns das natürlich nicht überliefert worden. Aber was wird es sein? Es wird etwas Alltägliches gewesen sein, nichts Besonderes. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, seht euch vor Allah subhanahu wa ta'ala vor, hinsichtlich eurer Frauen, egal ob es Ehefrauen sind oder ob es eigene Kinder sind oder ob es die eigene Schwester ist oder ob es die eigene Tante ist, achtet darauf, mit ihnen gut umzugehen und gebt ihnen nicht nur ihre Rechte, sondern noch mehr als dies, denn das ist die Anordnung und die Empfehlung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam für jeden, der auf Allah hofft in den jüngsten Tag und einen guten Abschluss bekommen möchte am Tag der Auferstehung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.